Sonett 2 aus die Sonette an Eert von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 2. Doch auch in Andam warst du mir schon nah. Es waren Nächte, da ich dich versäumte, bei irgendeinem Weibe lag und träumte, es wär nicht dieses und schon du seist da. Und wenn dann das Vermeintliche geschah und jener Leib sich jäher Lust aufbäumte, warst immer du es, der mein Blut aufschäumte, du Garten Eden und mein Golgatha. Denn wenn ich dann zur Wirklichkeit erwacht, stand mit dem Schwert von Gottes Zorn entfacht der Engel da im fahlen Morgendämmern. Da las ich ihm gepeinigt vom Gesicht, dies war nur Sünde, denn du warst es nicht, und hörte fern ein Kreuz zusammenhämmern. Ende von Sonett 2.